Der Mikrobentheorie liegen grausame Tier- und Menschenversuche zugrunde. Der Begriff Virus stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Gift. Aufgrund der Untersuchung von Pasteur und Koch wurde Virus nicht mehr als Gift verstanden, sondern als nicht nachweisbares biologisches Element, welches kleiner als Bakterien ist. Jeder Mensch entwickelt krankhafte Symptome, wenn man ihm eine hohe Menge einer x-beliebigen Flüssigkeit intravenös verabreichen würde. Dazu bedarf es keiner angeblichen kleinen Minimonster. Die zahlreichen Versuche, die Übertragbarkeit von Krankheiten zu beweisen, schlugen fehl. Dies musste bereits Robert Koch schon Jahre vorher feststellen, als er in Ägypten und in Kalkutta versuchte, die Cholera auf andere Menschen zu übertragen. Der Rückgang der sogenannten Infektionskrankheiten basiert auf besseren hygienischen Wohnverhältnissen und nicht auf die Einführung von Impfungen. 100 Jahre zuvor, 1793, hatte es in Philadelphia eine angebliche Gelbfieberepidemie gegeben. Auch hier wurde eine Krankheit erfunden, dessen wahre Ursache nicht irgendein erfundener Erreger war, sondern die schlechten hygienischen Zustände in der Stadt. Benjamin Rush war einer der Gründungsväter der USA und zugleich auch Begründer der klinischen Medizin. Durch seine Erkenntnisse über die Gefährlichkeit von Fäkalien, Leichengifte und Nitrate im Trinkwasser sowie der Fäulnisgifte in verdorbenen Lebensmitteln warnte er vor den schädlichen Lebensbedingungen in der Stadt. Der beliebteste Professor seiner Zeit sagte außerdem voraus, dass unter der vorherrschenden Bedingung noch viel mehr Menschen an den typischen Vergiftungssymptomen erkranken und sterben werden. Ähnliche Erfahrungen machte der Münchner Hygieniker Max von Pettenkofer. Er konnte nachweisen, dass die großen Choleraepidemien von 1836 und 1854 ebenfalls durch das verunreinigte Trinkwasser hervorgerufen wurden. Auch sein Zeitgenosse Rudolf Virchow konnte diese Tatsache bestätigen und veranlasste in vielen deutschen Städten den Bau von Kanalisationen anstelle der Verschüttgruben. Max von Pettenkofer ging sogar so weit und trank zusammen mit seinen Assistenten 1891 ein Glas Wasser, welches voll mit Cholera-Bakterien war. Beide erkrankten nicht an Cholera. Ein weiteres Beispiel für die Verlogenheit der Virusjäger stellte die spanische Grippe von 1918 dar, die weltweit über 25 Millionen Todesopfer forderte. Nicht ein Virus ließ die Menschen dahinraffen, vielmehr spielten die groß angelegten Impfkampagnen kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges die Schlüsselrolle bei der Krankheitsentstehung. Die amerikanische Autorin Eleonora McBean erlebte die Zeit persönlich mit und schreibt, dass gerade die Krankheiten ausbrachen, gegen die Menschen kurz zuvor geimpft worden waren. Gleiches berichtet die Autorin Anne Riley Hale in ihrem Buch Medical Voodoo. Doch nicht nur die massenhaften Vergiftungen der Menschen mit den Impfstoffen, auch die Übermedikation sowie der allgemeine schlechte Zustand der Menschen ließen die Pandemie entstehen. Dass die Massenkrankheit definitiv nicht von einem Virus verursacht wurde, bewies der Ansteckungsversuch im November 1918 in Boston. Wie die amerikanische Wissenschaftsjournalistin Gina Colotta in ihrem Werk Influenza beschreibt, wurden Versuche an 62 gesunden Matrosen unternommen, sie durch den Kontakt mit grippekranken Soldaten anzustecken. Doch kein Mann wurde krank und somit stellt sich die Frage, ob überhaupt krankmachende Viren existieren. Wo sind die Beweise für die Existenz krankmachender Viren? Nach wissenschaftlichen Kriterien müssen für einen echten Erregernachweis die drei Koschen Postulate erfüllt sein. Das heißt, es muss ein wirklich krankmachendes Virus in großen Mengen in jedem Patienten zu finden sein. Zweitens muss das Virus isoliert und zum Wachsen gebracht werden. Das dritte Postulat, welches wie die anderen beiden auch von Jakob Hähnle ins Leben gerufen wurde, wandelte Robert Koch um. Demnach muss mit dem isolierten Erreger in einem Tierversuch nur noch ein ähnliches Krankheitssymptom wie beim Menschen erzeugt werden. Bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es auf der Welt keine einzige Publikation, die diese Kriterien erfüllt. Meine persönlichen Anfragen beim Robert-Koch-Institut und dem Gesundheitsdepartement Baseland blieben ebenso ohne Erfolg, wie die unzähligen Versuche der Klein-Klein-Aktion. Weder die Weltgesundheitsorganisation WHO noch die amerikanische Seuchenbehörde CDC oder das Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut können den wissenschaftlichen Nachweis für ein einziges krankmachendes Virus nennen. Schlimmer noch, der Deutsche Bundestag gab am 17. Mai 2001 zu, dass es keine Beweise für die Existenz des AIDS-Virus HIV gibt. Auch die Darstellungen in Lehrbüchern sind keine wissenschaftlichen Arbeiten, denn es fehlen in ihnen Angaben über die Isolation und Charakterisierung der angegebenen Viren. Mutter Erde hat auch die Viren mit positiven Eigenschaften ausgestattet. Gibt es dann überhaupt Viren? Ja, es gibt sie und man staune, sie haben alle positive Eigenschaften. Nachgewiesen wurden sie bei zwei fadenförmigen Algen aus dem Meer, bei einer einzelligen Grünalge aus dem Süßwasser und bei Bakterien, wo Viren als Phagen bezeichnet werden. Bei all diesen Viren handelt es sich um Strukturen, welche keinen eigenen lebenserhaltenden Stoffwechsel besitzen, sondern sie werden von der Zelle produziert, um andere Zellen Energie und Bausubstanz zu liefern. Holt man beispielsweise eine Grünalge aus dem Kartoffeltierchen heraus, stirbt die Alge und es bilden sich Viren, um Energiesubstanz, Bausubstanz und Informationen zu übertragen. Offiziell messen Viren nur 20 bis 450 Nanometer und sind somit so winzig, dass man sie nur mit einem Elektronenmikroskop sehen kann. So ein Mikroskop wurde aber erst 1931 durch den deutschen Physiker Ernst Kruska erfunden. Es sollte aber noch weitere 40 Jahre dauern, bis das Mikroskop in den Laboren und bei der Weltgesundheitsorganisation eingesetzt wurden. Alle Virusbehauptungen vor dieser Zeit sind schlichtweg gelogen, weil der Direktnachweis einfach nicht möglich war. Achten Sie einmal auf die Sprache bei den Vertretern der Schulmedizin. Das Virus XY gilt als nachgewiesen. Es ist allgemein anerkannt, dass die herrschende Meinung geht davon aus, dass eine andere Möglichkeit, den Betrug auf einfache Art und Weise zu erkennen, ist die Tatsache, dass die WHO jedes Jahr bereits Monate vor der kommenden Grippewelle die sogenannten Erreger kennt. Jeder normale denkende Mensch fragt sich doch, wie so etwas möglich sein kann. Wie kann es weiterhin sein, dass in den Impfstoffen Nervengifte wie Quecksilber, Aluminium, Formaldehyd sowie Antibiotika vorhanden sind und zu schwersten körperlichen und geistigen Schäden bis hin zum Tod führen können? Welche Schäden die einzelnen Impfungen auslösen, möchte ich nicht weiter erklären, weil dies in hervorragender Art und Weise von Gerhard Buchwald in seinem Buch Impfen, das Geschäft mit der Angst, dargestellt wird. Glauben wir denn wirklich, der Schöpfer aller Dinge hat uns Menschen so mangelhaft erschaffen, dass wir nur überleben können, indem wir uns Quecksilber, Aluminium, Formaldehyd und andere Gifte implantieren lassen?